Landnahme im Osten. Nach Recherchen des Berliner Tagesspiegels gab es seit der Wiedervereinigung in Deutschland 169 Todesopfer rechter Gewalt, davon 86 Fälle im Westen und 83 im Osten, also gemessen an der Einwohnerzahl viermal so viele in den neuen Bundesländern. Auf dem Zenit der Flüchtlingskrise waren die Angriffe auf Flüchtlingsheime von allen Bundesländern in Sachsen pro Einwohner am höchsten. Bei flüchtlingsfeindlichen Straftaten sind laut einer Studie von Amadeo-Antonio-Stiftung und Pro Asyl alle neuen Bundesländer zusammen in Relation zur Einwohnerzahl traurige Spitzenreiter. In der Mitte-Studie, einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2016, äußerten sich 47% der Bundesbürger im Westen abwertend gegenüber Asylsuchenden, im Osten waren es 60%. Unter den Westlern hatten 17% klar fremdenfeindliche Einstellungen, unter den Ostlern 29%. In der Leipziger Studie von 2018 stimmten 33% der Einwohner aus dem Westen dem Satz zu, Deutschland sei durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Unter Einwohnern aus dem Osten waren es 45%. Die AfD hat bei der Bundestagswahl 2017 in fast allen Wahlbezirken der neuen Bundesländer über 20% erreicht. In vielen Bezirken in Sachsen sogar über 30%. Im Westen liegt sie in allen Bezirken unter 18%. Insgesamt lag der Stimmanteil der AfD in den ostdeutschen Bundesländern bei 21,8%, in den westdeutschen bei 12,6%. Warum haben die Rechtspopulisten in den neuen Bundesländern so viel Erfolg? Das hat sicherlich auch mit der prekären wirtschaftlichen Situation in vielen Regionen zu tun. Allerdings fällt auf, dass sich Ost und West in der subjektiven Lebenszufriedenheit inzwischen kaum noch unterscheiden. Auf einer Skala von 0 für vollkommen unzufrieden bis 10 für vollkommen zufrieden kamen die Ostdeutschen im Jahr 1991 auf 6,3 Punkte und die Westdeutschen auf 7,5. Heute liegen die Werte im Osten bei 7,4 und damit fast gleichauf mit den 7,6 im Westen. Tatsächlich gehen die Verwerfungen auch hier tiefer und haben mehr mit Anerkennung als mit Lebenszufriedenheit zu tun. Anhand der Schablone von progressivem und konservativem Denken kann man das verdeutlichen.